gesagt, dass wahrscheinlich wirklich vieles besser wäre. Wenn wir von heute an nur dies und jenes ändern würden, drum auch fangen wir nicht an. Eine hier ansässige Zeitung hat geschrieben in Großlettern auf Seite 3, dass diese neue Theorie wohl dies und das verbessern könnte. Drum auch fangen wir nicht an, zu glauben, zu sehen und zu Kreis zu drehen. Glücklich und froh, einfach so. Zu glauben, zu sehen und zu Kreis zu drehen. Glücklich und froh, einfach so. Zu glauben, zu sehen und zu Kreis zu drehen. Glücklich und froh, einfach so. Zu glauben, zu sehen und zu Kreis zu drehen. Spiel und froh bis zum Tag. Eine recht angesehene Firma lässt verbreiten die Wirtschaft zu deinen fulminanten Schritt. Dass wir der Änderung vertrauen und uns auch darauf freuen sollen, und warum fangen wir nicht an? Weit liegen rotfrontierte Freiumschläge in den Küchen dieser gesamten Republik. Wir brauchen nur zu unterzeichnen und haben Teil an diesem riesengroßen Glück. Warum fangen wir nicht an? Zu glauben, zu sehen und zu kommen.